1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heute Nacht ist wie alt? 21 und er heißt Stefan. Hallo Stefan. Guten Abend, Domian. Stefan, schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's? Bei mir geht es um die Krankheit Dyskalkulie. Erklär. Das heißt, ich habe kein Zahlenverständnis. Du hast kein Zahlenverständnis? Ja, das hört sich jetzt unglaublich. Was heißt das? Das heißt... Also wenn ich dir jetzt sage 7, ja. Was bedeutet das für dich? 7 ist für mich eine sperrige Zahl. Ja. Das heißt, ich habe eben ja mit deiner Regie schon telefoniert. Die hat mich halt gefragt, was bedeutet das für dich, wenn jemand rechnet, dir die Aufgabe stellt, 7 plus 9. Mhm. Und die 7 ist für mich eine sperrige Zahl. Ja. Und ich kann halt die mit der 9 nicht kombinieren, sodass ich nicht auf das Ergebnis komme. Ach. Und wenn ich sage 7 plus 1? Das ist 8, das ist relativ einfach noch für mich. Aber 7 plus 9 ist schon, wenn du eine Weile drüber nachdenkst, geht das nicht? Nee, im Kopf geht das überhaupt nicht. Das hat sich über Jahre lang hingezogen. Ich bin mittlerweile in therapeutischer Behandlung. Ja. In Düsseldorf gibt es das Mathe-Lerntherapeutische Institut. Ja. Und die arbeiten mit mir von der ersten Klasse alles wieder auf versuchen halt den Knackpunkt dahin festzustellen, wo bei mir halt das Zahlenverständnis aufgehört hat. Wie bist du denn dann, du bist 21 Jahre alt, wie bist du durch die Schule gekommen, durch die Schulzeit? Ja, sehr schlecht. Also Mathe immer 5 oder was? Mathe immer 5 bis 6. Ah ja. Hast in anderen Fächern meistens, also sprachlich war es halt immer 1 bis 2. Mhm. Und die Mathelehrer haben halt gesagt, ja, in den anderen Fächern läuft es doch, der ist nur faul, der kann nicht, der will nicht. Mhm. Das Problem bei dieser Krankheit ist halt, dass es keine anerkannte Krankheit ist, wie zum Beispiel Legasthenie, sondern dass es eine fast völlig unbekannte Krankheit ist, die auch nicht irgendwo im Schulsystem irgendwie anerkannt wird, dass halt da irgendwie Fördermaßnahmen... Mhm. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe mich immer halt irgendwie hochgetingelt. Ich bin erst von der Realschule runter, weil halt Mathematik 6 war. Ja. Dann, Hauptschule habe ich... Bitte? Was hast du jetzt heute für einen Abschluss? Heute habe ich einen... Ich bin staatlich anerkannter Kinderpfleger. Ja. Und habe einen schlechten Realschulabschluss. Also den Realschulabschluss habe ich mit einer ungenügend bekommen auch. Ach so, wie geht das? Und es ist, ein Abschluss mit ungenügend? Naja gut, dann hast du... Aber das ist dann dennoch ein Abschluss, oder wie? Es ist dennoch ein Abschluss, weil das auf der Volkshochschule ist. Und auf der Volkshochschule ist es halt so, wenn man dort eine 6 hat, hat man damit den Realschulabschluss bestanden. Okay, also alles ist erklärbar mit dieser seltsamen Erkrankung, die als Erkrankung nicht anerkannt ist, wie du sagst. Du bist 21. Seit wann weißt du denn, dass es so eine Art Erkrankung gibt? Und was mit dir los ist? Das Schwierige war ja, dass es über Jahre hinweg sich so hingezogen hat und dass wir wussten einfach nicht. Wir dachten halt auch, ich kann es einfach nicht. Und Klar, denkt man dann ja auch. Ich bin zu blöd, denkt man dann. Oder man sagt irgendwann, richtig, ja, ich habe halt keine... Das Selbstwertgefühl leidet extrem darunter. Ja. Und dadurch hat sich dann bei mir auch später eine Depression entwickelt, wo ich auch heute noch in Behandlung bin. Also Frage war, wie alt warst du, als du wusstest, das ist eine Krankheit? 19, das ist noch nicht lange her. Das ist noch nicht lange her, das war im Dezember 2007. Wie bist du drauf gekommen? Da muss ich einfach mal meiner Mutter an dieser Stelle danken, die sich ja durch sämtliche Bücher und Telefonaten mit irgendwelchen Schulräten gewälzt hat, die dann halt das in Erfahrung gebracht hat und mich dann halt mit einer Psychologin in Verbindung gebracht hat, die das dann halt auch wirklich diagnostiziert hat. Stefan, jetzt erklär uns noch mehr oder gib uns noch mehr Beispiele. Also mit der 7, das ist für uns, die wir das nicht haben, kurios, dass man sagt, die Zahl 7 ist für mich sperrig und infolgedessen kann ich nicht Ja, ich kann nicht du kannst auch nicht multiplizieren mit 17, mit 7 dann wahrscheinlich, ne? Nee. Okay, 7 ist eine heikle Zahl. Sag noch ein paar andere Beispiele, wo man das vielleicht so ein bisschen dran verstehen kann. Zum Beispiel 14 plus 9. Ja. Da ist für mich dann zum Beispiel die 14 die sperrige Zahl. Mhm. Und halt, also die 9 eigentlich auch. Also es ist halt alles, was, also 5 ist für mich eine glatte Zahl, also 5 plus 5 ist für mich 10. Ja. Und das ist auch relativ einfach zu rechnen. Mhm. Nur halt, wenn es in diesen 8er, 7er und 4er Bereich geht, halt diese drei Zahlen, die bereiten mir definitiv ganz schöne Kopfschmerzen. Also die sperrigen, du nennst sie die sperrigen Zahlen. Sperrige Zahlen. Die sperrigen Zahlen sind 7, wir wiederholen nochmal, 7. 7, 9, 8. Und also alles, was halt nicht gerade ist, ne? Ja gut, also die 5 ist wirklich eigentlich mit die einzige Zahl, die ich, also 5 und 10, das sind halt die einzigen Zahlen, wo ich sage, damit komme ich klar. Und wenn ich jetzt sage 3 mal 3? 3 mal 3 ist 9. Weißt du das jetzt? Hast du es einfach auswendig gelernt oder kannst du es rechnen? Das kann ich mittlerweile rechnen, durch diese Therapie, die ich da habe. Mhm. Mittlerweile kann ich Aufgaben der 6. Klasse rechnen, mit 21. Mhm. Besser zu spät als nie, sag ich mal. Und, ja, klar, sicher. Ja, für einige vielleicht total lachhaft, aber für mich ist das wirklich ein wahnsinniger Erfolg, dass ich das mittlerweile kann. Und man besteht wirklich keinen Einstellungstest, ohne irgendwie diese Grundrechenarten. Ja, weißt du, ich denke gerade darüber nach. Du bist 21 Jahre alt, da hat man schon eine ganze Menge gemacht. Führerschein vielleicht, Einstellungstests, man geht auf eine Führerschein Bank. Führerschein geht auch nicht. Geht auch nicht, ne? Nee, wegen, erstens, weil meine Augen zu schlecht sind, zweitens, wegen diesem optischen Denken. Optischen Denken? Also grafischen Denken, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Also man kommt halt in den Raum und ich habe halt nicht diesen Blick dafür. Achso, das ist auch ein Aspekt dieser Erkrankung? Das ist auch ein Aspekt dieser Erkrankung, ach so, ja. Ich darf den Führerschein nicht machen. Du darfst, aber dann heißt es doch, dass man diese Krankheit anerkennt, wenn man schon einen Führerschein nicht machen darf. Nee, das wird nicht anerkannt. Wird nicht anerkannt, aber trotzdem. Wird auch nicht berücksichtigt irgendwie in der Schule. Aber also wissen? Legasthenie wird ja, Dyskalkulie kann man wirklich mit Legasthenie vergleichen, dass es halt das Gleiche ist, nur mit Zahlen. Aber woher weiß denn der Fahrschullehrer, dass du das hast? Das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Ja, als ich den Führerschein machen wollte. Ja. Hm. Ja, verstehe ich nicht, wieso man das nicht machen darf, wenn das keine anerkannte Erkrankung ist. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Also irgendwie, bei dir geht es auf jeden Fall nicht im Moment. Bei mir geht es auf jeden Fall nicht. Mhm. Und wie ist das so mit Sparkasse, wenn man mal zur Bank geht? Um Gottes Willen, nein. Geht alles auch nicht? Nee, also ich kann Überweisungen schreiben und so weiter, aber... Und wie ist das, wenn du, was ich jetzt in der Pizzeria bezahlen willst und der Kellner sagt so und so viel? Mhm. Das geht, wenn du sagst, das kostet jetzt irgendwie 25 Euro. Ja, dann gebe ich dem 20 Euro und dann 5, sowas kann das ich. Das geht, aber wenn der jetzt... Es geht halt wirklich nur um dieses reine Rechnen auf dem Papier. Also immer wenn es die reine Zahl geht, wenn der sagt jetzt 27,30 Euro, das kannst du dem geben. Das kann ich dem geben. Ja, aber du würdest sofort versagen, wenn du jetzt da noch was rechnen müsstest. Schnell. Genau. Irgendeine Kleinigkeit. Wenn er jetzt zum Beispiel sagen müsste 27,30 Euro, und dann möchte der noch 1,30 Euro Trinkgeld haben, dann müsste ich zum Beispiel wieder diese 27 Euro noch was plus diese 1,30 Euro rechnen. Und das ging nicht. Würde ich schon ins Schleudern kommen. Stell dich mir wirklich schwierig vor, für dich so im Alltag dann zurechtgekommen zu sein bisher. Ja, und es gibt bestimmt auch einige Menschen da draußen, die uns gerade zuhören, die das eventuell auch haben, nur überhaupt nicht wissen, dass es diese Krankheit gibt. Ja. Weil das ist einfach total unbekannt. Und ich möchte wirklich jeden ermutigen, sich da irgendwie beraten zu lassen, der denkt, ich komme schon mein Leben lang mit Mathe nicht klar. Mhm. Und Grüße an alle Mathelehrer dieser Welt an dieser Stelle. Ja, die sollen das mal berücksichtigen, wenn vielleicht irgendjemand überhaupt nicht kann, es nicht kann, vielleicht liegt es daran. Interessant ist ja, dass du dann jetzt da eine Methode mit Fachleuten durchgehst, die dir hilft, diese Methode. Das ist schon ganz richtig super. Das ist das Mathe-Lerntherapeutische Institut in Düsseldorf. Ja. Und andere Anlaufstellen weiß ich gar nicht. Ich kenne wirklich nur dieses Institut und das ist wirklich grandios. Wie oft gehst du da hin? Einmal in der Woche. Aber das ganz große Problem ist auch, dass das nur bis zum 21. Lebensjahr gefördert wird. Und das ist halt das Dumme. Bei mir wurde es erst mit 19 diagnostiziert. Ja. Und nächsten Monat habe ich halt meine letzte Therapiestunde. So. Und ja. Ja, da musst du sehen, dass du, da musst du sehen, dass du dir noch viel abguckst bis dahin und dann alleine weiterarbeitest. Ja, genau. Das Problem ist halt, dass halt eine normale Nachhilfe, die bekommt das natürlich nicht gebacken. Weil der Psychologe hat halt seine ganz speziellen Methoden da. Klar, ja, ja. Aber alle Achtung dann, dass du dann trotzdem deinen Job hast und dass du eine Berufsausbildung gemacht hast. Ja, danke schön. Ja, das ist doch toll. Also das hat ja, da kann man ja auch, ich glaube, da kann man auch dann, ich will mal nicht das pathetische Wort Zerbrechen gebrauchen, aber da kann man auch ganz schön ja angeknackst sein, sagen wir es mal so, wenn man sowas hat. Es ist auch so, ja. Definitiv. Du hast Depressionen, sagst du, hattest du gehabt als junger Kerl schon deshalb. Ja. Ist das ja, immer noch. Ich bin noch in Behandlung deshalb, auch mit einer ganz kompetenten Therapeutin, die mit mir darüber spricht und so weiter. Und es zieht halt so einen Rattenschwanz an Reaktionen mit sich, das ist unglaublich, das glaubt einem wirklich kein Mensch. Ja, so Umfeld, so Freunde oder auch Mädels, wie haben die darauf reagiert, auf dich früher? Also es wird zum Teil immer noch belächelt, wenn wir halt an der Tankstelle freitagsabends stehen, man holt sich da irgendwie seine 2 Flaschen Bier und der Herr sagt halt 2 Euro für die beiden Bier, 2,20 Euro und dann guckt mich mein Freund an und sagt, ja, was kostet denn eins? Und dann muss ich schon anfangen zu denken. Also Verstehe. Ja. Also, das fand ich sehr interessant und auch sehr gut, dass du angerufen hast. Sag nochmal den Namen dieser Erkrankung. Dyskalkulie. Dyskalkulie, irgendwie kommt es mir auch bekannt vor. Das physikalische Gegenstück zur Legasthenie. Genau, ja. So, da kann man sich sicherlich im Internet auch noch schlau machen. Da wird es ja, bestimmt definitiv. Irgendwas geben. Mittlerweile auch Wikipedia-Einträge und so weiter. Genau. Du hast ein wenig in unserem Rahmen, was wir hier leisten können, zur Aufklärung beigetragen. Das finde ich gut. Hoffe. Ja, das finde ich gut. Also, ich bin kein Fachmann, aber ich hoffe, ich konnte euch ungefähr erklären. Na, hör mal, du bist der Fachmann insofern, weil du der Betroffene bist. Ne? Ja. Insofern ist das natürlich schon, hat das einen Wert. Es ist schwer, in so einer Live-Situation das darzustellen, ja, weil ich auch ein bisschen sehr nervös bin. Ja, klar. Aber ich habe es verstanden, also grob verstanden. Und ich glaube, die meisten Zuschauer oder alle Leute jetzt auch, die uns zugehört haben. Das hoffe ich. Stefan, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Und sehr, sehr gerne. Auf das noch weiterkommst mit dem Rechnen demnächst. Und dass die 7 dann eine erträgliche Zahl für dich wird. Und ja, das hoffe ich. Wobei, ich muss dir sagen, ich finde die 7 auch keine schöne Zahl. Ich finde die auch komisch. Nee, die ist auch sehr, sehr unästhetisch. Also ich finde die 5, finde ich wirklich, weil die auch so gut ist, finde ich die auch ästhetisch. Ja, ich kann es nicht begründen, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also wenn ich mir entscheiden sollte zwischen einer 7 und einer 5, würde ich immer die 5 nehmen. Wir würden die 5 nehmen, ja. So ist es. Stefan, alles Gute. Klar. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute, Jürgen. Tschüss. Ja, tschüss. So, liebe Leute, morgen haben wir Themennacht. Morgen heißt unser Thema, ich lebe im Luxus. Morgen möchte ich mit Luxusmenschen sprechen. Menschen, die viel Kohle haben. Menschen, die die den Luxus wirklich lieben. Die sagen, Krise hin oder Krise her, ich mag Markenklamotten, ich mag tolle Autos, ich mag tolle Uhren. Ich habe mir gerade eine Rolex für 10.000 Euro gekauft. Nicht ich, aber die das sagen. Mit solchen Leuten möchte ich gerne reden. Vielleicht auch mit Leuten, die ganz plötzlich zu Luxus, zu Reichtum, zu Geld gekommen sind, durch eine Erbschaft, einen Gewinn oder vielleicht eine Schenkung, was auch immer. Und aber auch, das ist ja auch eine Form von Luxus, mit Leuten, die eigentlich gar nicht viel Geld haben, aber sich so durchschmarotzen und infolgedessen auch sagen, ja, ich lebe im Luxus, aber ich muss nichts machen und habe doch mein Geld und meine Unterkunft und irgendwie komme ich so durch. Vielleicht auch mit der einen oder anderen Edelprostituierten. Das ist ja auch ein ganz besonderes Segment des Luxus, was da geboten wird. Oder mit Menschen, die gerne zu Edelprostituierten gehen. Ich lebe im Luxus, unser Thema morgen. Wer sich gerne anmelden möchte, macht das über domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an und natürlich auch während der Sendung. So, heute freie und offene Themenrunde und ich bin verbunden mit der Katrin, die ist 45. Hallo Katrin. Hallo Domian. Hallo Katrin. Um was geht's bei dir? Also, ich muss vorab sagen, ich bin sehr, sehr traurig und deswegen fällt mir das ein bisschen schwer zu reden. Meine Mutter liegt im Koma. Und das kam alles sehr, sehr überraschend. Seit wann liegt deine Mutter im Koma? Seit Ostersonntag. Ach, seit Ostersonntag. Und was ist da geschehen? Also ich versuche das mal zusammenzufassen, weil das uns den Rahmen sprengen würde. Sie hatte 2 Operationen hintereinander über die gleiche Sache. Also da ging es um Osteoporose. Ja. Mhm. Die zweite Operation war quasi eine Also die musste gemacht werden, weil die erste nicht ausgereicht hat. Ja. Nun ist meine Mutter fast 80. Also wir fragen uns im Nachhinein alle, warum musste das sein? Warum hat man nicht gleich die, ich sag mal, die, also da wird die Wirbelsäule etwas versteift, mhm. ja, bei der Osteoporose brechen Wirbel ein. Und zuerst wurde das mit Schrauben gemacht und bei der zweiten mit Zement. Und da haben wir uns ja alle gefragt, warum wurde das nicht gleich mit Zement gemacht? Mhm. Denn zwei OPs für so eine alte Dame sind ist ja schon sehr anstrengend, ja, sehr belastend, ja. Ist ja sehr belastend, so. Und dann hatte meine Mutter nach der zweiten OP auf einmal Lähmungen. Das ist so, also ich wohne, meine Familie, also ich habe noch zwei Geschwister, mein Vater lebt auch. Mhm. Die wohnen alle in einem Ort und ich wohne so 400 Kilometer weit weg, bin mhm. aber jetzt bei meinem Vater. Ja. Und ich habe das erstmal alles aus der Ferne mitgekriegt. Ja. Dass da plötzlich Lähmungen auftraten. Meine Mutter konnte nicht mehr laufen. Also ich habe dann von meinem Vater gehört, sie kriecht also von ihrem Schlafzimmer ins Wohnzimmer. Also da war ich höchst alarmiert. Also das war nach der zweiten Operation? Ja, mhm. ja, ja. Und das ging alles ganz schnell. Also und wie ist das jetzt passiert, dass sie ins Koma gefallen ist? Das war so tragisch, weil sie hat irgendwie, also ich konnte sie nicht mehr, wir haben sie dann ins Krankenhaus gebracht, in die Neurologie. Mhm. Nachdem ein Freund von meinem Bruder sie untersucht hatte, hier freundlicherweise, weil also sie war dauernd bei Ärzten in Behandlung wohlgemerkt, ja. Aber keiner hat gesagt, oh, das ist, also jeder hat irgendwas anderes gesagt, ja. Sie hat ja auch Schmerzmittel bekommen, dann sagte der eine, das liegt an den Schmerzmitteln, der andere sagte, das liegt vielleicht doch an der OP und so. So hat sich das eben tagelang hingeleiert. Was ist dann passiert? Dann hat sie sich halt beim Essen verschluckt im Krankenhaus und hatte einen Herzstillstand. Ach so, und dadurch ist sie ins Koma gefallen? Ja. Durch ein Verschlucken, durch ein banales Verschlucken? Ja, durch diesen banalen Mist. Im Krankenhaus sogar? Und man konnte nicht sofort... Ja doch, also mein Vater saß sogar dabei. Also ich war nicht dabei, ich war krank geworden und konnte dann halt nicht hin, weil... Also meine Mutter hatte infolge dieser Lähmungen auch Schwierigkeiten mit dem Abhusten. Also das ganze Schlucken, Abhusten, das war wie, also sie hatte auch eben so eine Schwäche in der Bronchialmuskulatur. Ja. Aber Herzstillstand, der Vater sitzt dabei, man ist im Krankenhaus. Mhm. Wie lange hat der Herzstillstand angehalten? Weiß man, wissen wir gar nicht genau. Weil ich denke mir, dass man dann sofort was machen kann, wenn man im Krankenhaus ist. Ja. Also mein Vater hat sofort jemanden gerufen und die waren auch alle sofort da. Also da ist gar nichts zu sagen, ja. Mhm. Aber letztendlich hat das doch sehr lange gedauert, bis sie wieder stabilisiert worden war. Die haben sie dann ins künstliche Koma versetzt. Ja. Und dann haben sich die Nachrichten überschlagen. Also wir wurden tagelang, war es unsicher, wie stark irgendeine Schädigung, ob überhaupt eine Schädigung da ist, wenn ja, wie stark und so weiter. Und letztendlich kann man das heute sagen, ob es eine Schädigung des Gehirns gibt? Wir wissen das jetzt schon, ganz schwere Schädigung. Schwere Schädigung? Ja, so schwer, also... So schwer? Gar nichts eigentlich, also das Stammhirn ist schon, also das Stammhirn, so habe ich es verstanden, ich rede jetzt auch als Laie, ich bin jetzt seit zwei Wochen auch konfrontiert mit lauter Fachgeschichten und ich meine, ich kann das schon erfassen, ja, nur manchmal, da sitzt man als Angehöriger und dann haut das einen halt so um. Also das Stammhirn ist wohl das Letzte, was quasi bleibt, also wenn so eine Schädigung da ist, ja. Und das ist bei meiner Mutter aber eben halt auch sehr schwer beschädigt. Das heißt im Klartext, wenn deine Mutter aus dem Koma erwachen würde, wäre sie ein Schwerstpflegefall. Das tut sie nicht, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Mhm. Man ist sicher, dass sie im Koma bleiben wird. Ja. Das ist jetzt kein künstliches Koma mehr, sondern ein ihr eigenes. Ihr eigenes Koma. Mhm. Steht ihr jetzt vor dem Problem, wie man sich jetzt verhalten soll? Das hatten wir, wurde schon an uns herangetragen, also dass wir halt entscheiden mussten, also im Sinne meiner Mutter, ja. Ist das jetzt diese klassische Frage, soll man die Maschinen ausstellen oder soll man... Ja, das kennt man so aus Filmen, ne? Also soll man die Maschinen ausstellen, das dürfen die ja so ohne weiteres natürlich nicht. Mhm. Also meine Mutter wird beatmet und ansonsten ist sie, also die hatten erst gedacht, es würden Komplikationen auftreten mit dem Herzen oder einer Lungenentzündung oder so. Da war die erste Frage, sollen wir bei Komplikationen eingreifen? Mhm. Das mussten wir dann entscheiden. Und wie habt ihr entschieden? Also wir haben alle ziemlich unabhängig voneinander gesagt, meine Mutter würde das nicht wollen. Mhm. das da. Also man kann ja heutzutage, ich meine, ich bin jetzt zum ersten Mal damit selber konfrontiert und auch völlig überfordert, ja. Mhm. Aber man kann ja alles verlängern bis ins Unendliche heutzutage. Ja. Und das mit den ganzen Maschinen. Also diese Frage habt ihr mit Nein beantwortet. Ja, nein. Gibt es noch andere Fragen, die man euch gestellt hat? Ja, jetzt ist meine Mutter relativ stabil, also vom Herzen her, und das könnte einen ja auch, also ich bin so zwiegespalten, Domian, ja. Mhm. Also natürlich freue ich mich, dass sie da ist, dass ich besuche sie jeden Tag, ich sitze an ihrem Bett, ich streichel sie, mhm, und sie macht auch die Augen auf, und das sind so Sachen, die einen dann als Tochter oder egal, Mann, Sohn, mhm, völlig fertig machen, weil der Arzt hat uns gesagt, das sind nur so Reflexe. Mhm. Ja. Aber dennoch, wenn die Mutter die Augen aufmacht, auch wenn man gesagt bekommt, das ist ein Reflex, hat man das Gefühl, die Mutter hat, man macht die Augen auf und man guckt in die Augen der Mutter. Das nicht, weil die Augenfarbe hat sich verändert und ich denke, sie wird wahrscheinlich gar nichts sehen. Die Augenfarbe hat sich verändert? Ja, voll unheimlich. Was gibt es denn noch, was ihr entscheiden sollt oder müsst oder was ihr entschieden habt? Wir müssen jetzt entscheiden, dass ob die Beatmung weggenommen wird. Also es ist so, wenn Menschen am Beatmungsgerät hängen, das habe ich jetzt alles so gelernt, dann gibt es manchmal so Eigenatmung, ja. Mhm. Also das ist so ein Gemisch aus künstlicher Beatmung, und die holen aber dann auch selber Luft, mhm, manchmal. Und die Prognose jetzt ist, dass meine Mutter also unter den gegebenen Umständen so stabil ist, dass sie wohl so von diesem Gerät abtrainieren, ja, also mhm, dass sie dann selber atmet. Also die Frage ist, dazu muss aber ein Luftröhrenschnitt gemacht werden und lauter so Sachen. Und dafür muss man ein Einverständnis geben, ja, für den Luftröhrenschnitt. Ja. Wenn ihr dieses Einverständnis nicht geben würdet, was wäre dann? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie wir das gemacht haben, weil sonst das ja dieses ewige an der Maschine hängen und über den Mund beatmet werden ist für den Patienten, auch wenn er noch so schwer geschädigt ist, sehr unangenehm. Also meine Mutter reagiert, das ist eben das, was mich so innerlich zerreißt. Ja, ich sitze da und denke, du kriegst gesagt, sie ist total schwerst hirngeschädigt, merkt nichts mehr, so ungefähr, ja. Mhm. Aber wenn sie zum Beispiel den Speichel da absaugen im Mund, dann verzieht sie ganz extrem das Gesicht. Oder manchmal, also ich habe heute bei ihr gesessen und dann öffnen sich so die Augen, und also das ist und heute, also ich habe es ganz tapfer, sag ich mal, ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, aber das ist ja eine Extremsituation. Mhm. Sie wird mit einer Magensonde ernährt? Das kommt noch. Das ist auch eine Entscheidung, die man als Angehöriger treffen muss. Auch noch. Mhm. Wenn man sich dagegen entscheidet, dann entscheidet man sich für den Tod des Menschen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns, also sie wird momentan über die Nase ernährt, also da ist so ein Schlauch in die Nase rein, ja, also das geht dann halt hinten in die Speiseröhre. Also ich glaube gar nicht, dass man wirklich die Wahl hat zwischen dem einen oder dem anderen. Da musst du dich genau erkundigen, wie die Situation bei euch ist. Ich finde, Katrin, bei all der Traurigkeit und auch der Ambivalenz, wenn du sagst, deine Mutter verzieht den Mund, wenn der Speichel abgesaugt wird, sie macht die Augen auf. Nicht deine Gefühle stehen im Vordergrund. Im Vordergrund muss das stehen, was du glaubst, was deine Mutter wollen würde. Ja, ich bin ja auch nicht allein, das auf jeden Fall. Ich finde, da muss man als Angehörige sich immer sehr zurückpfeifen. Ja, es geht. Also ganz ehrlich, ich denke manchmal, ob sie da, also ich sitze da, ich habe da heute da gesessen, und wenn ich so Gedanken habe, kriege ich Schuldgefühle. Mhm. Aber ich habe die Gedanken, dass ich manchmal denke, oh mein Gott, arme Mama, ja. Also die tut mir so leid. Mhm. Also sitzt du da und ertappst dich dabei? Was heißt ertappen? Das wäre ja auch gar nicht mal verwerflich, dass du denken würdest, würde sie doch sterben können? Ja. Ja, ja, das finde ich auch verständlich. Oder? Nein, überhaupt nicht. Habe ich, glaube ich, deswegen auch bei dir angerufen, weil das ist, was mich total quält. Ne? Überhaupt nicht, Katrin, überhaupt nicht. Das würde ich an deiner Stelle genauso denken. Wenn der Fall so ist, wie du ihn geschildert hast, und du kennst deine Mutter, und deine Mutter hat zu dir gesagt, ich möchte niemals in einer solchen Situation sein. Nee, die wollte noch niemals in ein normales Krankenhaus. So, da finde ich diesen Wunsch, so etwas von menschlich, das kann man gar nicht weiter ausdrücken. Auch in keinster Weise verwerflich, aber wirklich in keinster Weise. Ja gut, ja klar. Also es ist eine ganz schwere Gratwanderung. Natürlich, klar. Weil, also ich denke absolut überhaupt gar nicht in der Form an mich. Also ich meine, es ist schön, dass ich sie berühren kann und sehen kann, aber für mich ist an allererster Stelle, was ihr Wille wäre. Was sagt denn dein Vater, also ihr Mann? Ja, ich komme aus einer Familie von Juristen, also die sind alle eher Fachleute als von ich. Juristen? Hm. Ja, aber er muss ja eine Einstellung haben. Was ja, er... also mein Vater ist auch ganz zerrissen. Der denkt auch, mein Gott, wenn er jetzt die Leute da nicht, also mein Vater war ja dabei, ja, und hat ja dann auch sofort geklingelt und hat gesagt, wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre, dann wäre sie vielleicht einfach so gestorben. Mhm. Das wäre vielleicht für sie leichter gewesen, so schrecklich das klingt. Also das ist irgendwie ganz, ganz furchtbar. Hat sie allein in dem Zimmer gelegen? Nein, war aber mit einer Patientin im Zimmer, die einen Schlaganfall hatte. Und die hätte gar nicht reagieren können so schnell. Der hätte das nicht gemerkt. Aber das sind dann alles so Gedanken, die man hat, wofür man sich, also mir geht es so, wofür man sich dann selber irgendwie dann, ja, nicht schämt, aber man fühlt sich so ein bisschen schuldig. Also das ist ganz furchtbar. Ja, aber die sind menschlich, die Gedanken. Ja. Menschlich, und ich finde sie auch komplett nachvollziehbar, wirklich. Ja. Aber die Situation ist ausgesprochen bedrückend, die du beschreibst. Furchtbar. Wenn ich mich in deine Lage versetze, ich fände es auch ganz, ganz, ganz traurig und furchtbar, ins Krankenhaus gehen zu müssen und meine Mutter dort so liegen sehen zu müssen. Ja, und man ist vollkommen hilflos und hat dann auch noch das Wissen im Hintergrund, das Gehirn ist irreparabel geschädigt. Es gibt keine Hoffnung. Kann ich dir nur sagen, dass ich dann mit meinen Gefühlen ganz bei dir bin und mir das sehr, sehr leid tut, was ihr da gerade mitmacht. Ja. Aber du brauchst, ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du solche Gedanken hast. Und ich finde, wenn ihr den Spielraum zum Handeln habt, handelt so, wie eure Mutter das gerne gewollt hätte. Ja. Katrin, ich würde dir gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Das war sehr nett, ja. Das ist heute Nacht. Der Peter. Der Peter würde dich jetzt gleich zurückrufen, wenn du aufgelegt hast. Ja, oder vielleicht dauert es ein paar Minuten, ich weiß es nicht. Das ist okay. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich durchgekommen bin, weil das war ein echter Zufall jetzt. Ja. Ich wünsche dir und eurer Familie alles Gute. Dankeschön. Und schöne Sendung hast du. Ich gucke dir oft. Vielen Dank, Katrin. Tschüss. Tschüss. Wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, 1:28 Uhr haben wir gleich. Und hier ist... Ralf. Ralf ist 26. Hallo, Ralf. Ja, hallo, Domian. Hallo, Ralf. Was geht's bei dir? Ja, du, ich sitze ja schon seit, ich glaube, eine halbe Stunde draußen. Was? Du sitzt draußen? Ja, klar. Ich musste mich ja eben nach draußen bewegen, wegen meiner Frau, weil die ja schläft. Ach so, ja. Ja, und dein Redakteur sagt immer so, ja, gleich bist du draußen. Bin ich schon früh lang. Kann man nicht so auf die Minute genau sagen bei uns, je nachdem, wie lang die Gespräche gehen. Aber um was geht's denn bei dir? Ja, du, ich denke, dass meine Frau mich betrügt. Und zwar hat ein Arbeitskollege sie im Internet gesehen. Also ich muss aber sagen, dass ich auf Montage bin als Maurer. Stell mir ein paar Grundfakten. Wie lange verheiratet? Knapp 4 Jahre. Kinder? Kinder haben wir nicht, nein. Ja. Und dein Arbeitskollege meint sie im Internet gesehen zu haben oder hat sie gesehen? Ja, er hat es mir auch gezeigt. Also es war nach Ostern, wir waren auf Montage wieder und dann meint er so, du, ich habe deine Freundin, also deine Frau im Internet gesehen, gibt es ja gar nicht. Wie gesehen? Was hat er gesehen? Wo? Ja, und er treibt sich ja öfters im Internet rum auf diese Schmuddelseiten, das weiß ich ja auch. Ja. Und da hat er sie natürlich gesehen bei so einer Seite, dirtyhobbies.com war das, glaube ich. Und da habe ich auch gerade mit dem Redakteur drüber gesprochen, der hat auch die Seite aufgemacht und da bieten sich schon Frauen dann ja an. Ne? Und man kann die Gesichter der Frauen sehen? Ja, die haben ja so wie bei einer Single-Birth ein Profil. Ja. Ne? Also da meldest du dich dann ja angeblich. Ja, aber die sind auch erkennbar mit Gesicht. Hätte ja sein können, dass man die... Ja klar, also 2 Fotos habe ich ja gekannt und das dritte natürlich nicht. Das war natürlich ohne Gesicht. Ne? Mhm. Das waren dann halt nur die Brüste. So, und dann habe ich sie drüber angesprochen. Ich so, sag mal, was fällt dir ein, im Internet da hier deine Fotos und ein Profil zu machen? Ne? Wie bietet sie sich denn da eigentlich an, bevor du weitererzählst? Also laut dem Profil sucht sie übers Internet, also sexuellen Kontakt übers Internet. Auch über Realtress ist sie nicht abgeneigt. Ah ja. Ne? Also ganz offensichtlich alles. Ganz offensichtlich. Ne? Also ich bin ja über die Woche weg. So, jetzt hast du sie angesprochen. Und nun? Wie hat sie sich geäußert? Ja, das war ja der Hammer. Sie hat zu mir gesagt gehabt, ja, aber wir haben ja eine Digitalkamera und wenn das am Computer angeschlossen wird und die Fotos ja auf dem Rechner geladen werden, ne, und man jetzt hier so ein Virus hat, hat sie mir gesagt, ne? Der würde da die Fotos aus also vom Rechner ins Internet laden, ne? Weißt du, und dann würden dann irgendwelche dubiosen Online-Single-Börsen-Leute da Profile mit anlegen mit den Bildern. Also sie streitet es ab und sagt, das ist ja, irgendwie ich, ja. aus böser Virus-Hintergrund alleine entstanden ist. Du, ich werde nicht um heißen Brei rum, ich bin auch nicht blöde, ja. Also ein bisschen Computer kann ich mich auch aus. Ja. Na, ich meine, ich nicht abschreiben, wenn man selber Fotos ins Internet hochladet, dass sie dann missbraucht werden, ist ja ganz klar, das kann ich auch. Auch das Profil, in dem sie sich... Nee, das passt ja. Ja, das wollte ich gerade fragen, es passt alles. Es passt alles, weißt du, jetzt vom Alter her und so weiter, weißt du, auch so von dem Vorlieben, das passt haargenau. Und dennoch streitet sie es ab. Und sie streitet es ab, weißt du, und sie liegt jetzt gerade oben im Bettchen, ne? Ich bin jetzt diese Woche krankgeschrieben, weil ich mit dem Rücken Probleme habe. Ja. Ne? Ist ja auch bei meinem Beruf ja eigentlich klar, dass ich da mal zu Hause bin eine Woche. Hm. Und hier passiert gar nichts. Hier ist komplette Ruhe. Wann hast du sie denn darauf angesprochen? Ja, nee, nach Ostern, wo ich wieder zu Hause war, das Wochenende. Nach Ostern, ne? Mein Arbeitskollege hat mir nach Ostern die Woche das erzählt, auch gezeigt, das Profil. Oh, ich habe ja erstmal die Woche gar nichts gemacht, kein Palaver, nichts. Kann man ich bin da jetzt auch nicht so bewandert, kannst du nicht in deinem oder ihrem Computer nachgucken, ob sie dieses Profil bedient? Ja, das weiß ich ja nicht, wie das geht. Naja, müsste man eigentlich ich meine, wenn ich jetzt auf diese Seite gehe, als normaler User, weißt du, dann steht da bestimmt dann ja gleich hier, registrieren Sie sich bitte. Ja, ja klar, wahrscheinlich ein Freak würde das können. Der könnte gucken, ob deine Frau darauf reagiert hat und damit mit kommuniziert mit diesem Profil und mit den Eingängen dort. Ja, kann ich nicht, okay. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, welches Passwort. Also, oder. Wie auch immer, da steht jetzt ein großer Verdacht im Raum und sie streitet es ab und du stehst da und ihr wisst nicht weiter. Ja, so, du musst dir das mal vorstellen, ich bin über die Woche weg. Ja, ja, klar. Und du weißt jetzt nicht, was hier zu Hause ist. Völlig krass. Ja, wir haben letztes Jahr ein Haus gebaut, alles, weißt du? Also jetzt steht ja wirklich alles vom Scheitern. Ne? So, wie ist denn eigentlich so eure Beziehung? Wie ist die, wenn du da bist, wie läuft's? Also ich komme donnerstagsabends meistens gegen 20 Uhr nach Hause. Mhm. Also da kriegt man Abendessen, weißt du? Also das ist, Bude ist sauber und ich kann nicht meckern, weißt du? Auch ja gut, abgesehen vom Abendessen und der sauberen Bude. Ja, stimmt. Auch jetzt vom Umgang her. Also ist okay. Ist alles vom Feinsten. Wir gehen am Wochenende was mit unseren Freunden unternehmen. Mhm. Das passt alles. Sex? Auch. Wie läuft der Sex? Ja, ist auch ganz gut. Also ich kann mich jetzt nicht beklagen. Also also das wundert mich ja halt. Ich meine... Das ist natürlich jetzt ein Ding. Sie schreit das so ab. Ich halte das so im ersten Moment auch für Blödsinn, wie sie sich da rauszureden versucht. Ja, man kann ja sagen, du, so und so sieht das aus, weißt du, ich möchte gerne das probieren oder dieses mal probieren, ne? Da kann man doch wohl mit seinem Partner, weißt du, nach so, ich kenne sie ja auch schon seit über 10 Jahren, ne? Da kann man ja wohl sagen, komm, ich möchte gerne mal das probieren. Also du bist da aufgeschlossen. Ja, hallo, selbstverständlich. Das heißt, du würdest mit ihr auch irgendwelche ungewöhnlichen Sachen machen. Weiß ich jetzt, Gruppensex, Swingerclub oder irgendwelche Sachen, würdest du machen? Ja, selbstverständlich, also der hat mich ja nicht abgenommen. Hast du ihr das angeboten? Sie hat ja solche Wünsche noch nicht mal geäußert. Hast du es dir jetzt angeboten, Marc, kürzlich? Warum? Hallo, wenn jetzt momentan der Tatverdacht im Raum steht, dass sie mich betrügt, warum soll ich hier dann auch noch sagen, hier komm, wir fahren jetzt ins Swingerclub, das geht ja wohl gar nicht. Nee, aber wir müssen ja irgendwie jetzt vorankommen. Es muss ja irgendwie jetzt... Ja, wie denn? Ja, also sie merkt, dass du ihr nicht glaubst. Ja, die ist ja auch nicht blöde. Weißt du, sie hat mir ja in der Not so eine Scheißlüge erzählt. Mhm. Weißt du, in dem Glauben, ja, der ist sowieso mit seiner Arbeit beschäftigt, der merkt das nicht. Aber geh doch nochmal offensiv rein und sag, pass mal auf, ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Lass uns nochmal Tacheles reden. Lass uns über unseren Sex reden. Bist du zufrieden? Was könnte besser sein? Welche Vorschläge hast du? Ich mache alles mit oder ich mache viele, viele Sachen mit. Versuch doch mal sehen, wie sie dann reagiert. Geh doch mal in die Offensive. Wieso? Ich sag doch auch, ey, ich bin doch auch, wenn mir was nicht gefällt, dann sag ich auch hier, weißt du, das ist scheiße, lass uns was anderes machen. Ja, okay, aber offensichtlich hat sie es von sich aus nicht getan. Was spricht dagegen, dass du sie offensiv jetzt ansprichst? Was spricht dagegen? Da soll ich jetzt ins Schlafzimmer gehen und sie jetzt ansprechen und sagen, was ist los? Naja, heute Abend nun nicht mehr, aber morgen vielleicht. Dass du einfach, ihr könnt doch nicht in so einer verspannten Schweigesituation jetzt bleiben. Es geht ja, es geht ja darum, weißt du, ich weiß ja nicht, wie viele Wochen das schon geht. Ja, klar. Deswegen musst du ja klar machen. Musst du mich jetzt auch mal verstehen, weißt du, da können jetzt ja... Ich verstehe dich völlig. Schon 20 Leute rüberrutschen in der Woche, wo ich nicht da war. Natürlich, ich verstehe dich. Du missverstehst mich. Ich verstehe dich völlig. Aber da muss jetzt mal ein bisschen Bewegung in die Sache. Indem ihr euch anschweigt, passiert ja nichts. Du musst ja, der Frau sagen... Du, von Anschweigen ist ja gar nicht die Rede. Ich will ja reden, ne? Bloß, ich kann jetzt auch, ich will jetzt erstmal wissen, was geschehen ist. Mhm. Verstehst du das? Weißt, ja, das ich bin die Woche nicht da, weißt du, und hier gehen die Männer Tag ein und aus. Ich weiß nicht, ob sie da hinfährt oder ich weiß es ja nicht. Okay, wie oft hast du in den letzten Tagen sie darauf angesprochen? Seit Ostern? Jeden Tag? Ich habe ja das Wochenende direkt nach Ostern sie angesprochen. Ja, und hat sie mir diese tolle Geschichte erzählt. Und da war ich ja, und seitdem bin ich ja stinkig. Ne? Also hast du sie nur einmal bisher darauf angesprochen? Ja, nach Ostern, Wochenende. Da war ich ja wieder zarter Donnerstag. Also hast du sie bisher nur einmal darauf angesprochen? Ja, und abends am Telefon. Wir telefonieren ja abends auch miteinander. Okay, ne? Also. Und aber sie leugnet das ja ab. Sie hat ja mit niemandem etwas gehabt. So, bloß ich melde mich ja jetzt nicht einfach irgendwo im Internet an. Natürlich, ja. Müssen wir gar nicht drüber reden. Es steht im Raum ein großes Misstrauen, deinerseits. Begründeterweise mit dem, was du da entdeckt hast. So. Ja, sicher, natürlich. So. Das musst du ihr klar machen, dass dieses Misstrauen da ist und dass ihr das nicht richtig vom Tisch ist, ihr nicht ordentlich weiterkommt. Ja, aber wenn sie jetzt sagt, ne, ja gut, ich habe mich dann nachher angemeldet, weißt du, das sagen die dann, ja? Ne, da geben sie es ja indirekt dazu, ich habe mich da angemeldet. Ich habe Zärtlichkeiten gesucht und ja gut, aber dann wären wir die Woche über weg. Ja, ja Moment. Dann wären wir schon einen Schritt weiter, wenn sie das sagen würde. Ja, aber dann steht ja immer noch im Raum, weißt du, dass sie eventuell ja mit irgendwelchen Männern geschlafen hat. Ja, gut, das ist der nächste Schritt. Und dem wird sie ja garantiert nicht zugeben. Ja, nun langsam. Du musst ja erstmal, sie muss ja erstmal zugeben, dass sie das gemacht hat. Und dann muss sie die Wahrheit auf den Tisch legen. Und dann muss sie vor allen Dingen sagen, warum sie das gemacht hat, weil da geht es um eure Ehe. Da geht es um eure Ehe. Ey, ich habe ja nie irgendwie was, weißt du, ich habe immer gesagt, wenn was ist, dann komm. Ja, aber Butter bei den Fische. Ja, hat aber nicht geklappt. Hat aber offensichtlich nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Aber mein Gott, ey, man heiratet doch nicht einfach so, weißt du, um einfach so nebeneinander zu leben. Nee. Da muss man auch wirklich sagen, ey, dann ist man ein Team und dann, weißt du, da muss man gegeneinander vertrauen, da muss man auch sagen, Ralf, weißt du, komm, das ist scheiße. Ja, aber es ist eben jetzt schiefgelaufen. Jetzt reden wir ja darüber, wie man es jetzt wieder hinbiegen kann. Ich glaube, dass du da auch ziemlich verspannt bist, da ordentlich und klar zu reden. Ich würde dir mal einen Vorschlag machen. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, wenn da eine neutrale Person bei wäre. Ich würde am liebsten jetzt zu euch kommen und wir würden uns zu dritt hinsetzen und würden darüber reden. Nee, weißt du was, am liebsten möchte ich jetzt nach oben ins Schlafzimmer gehen, weißt du, und jetzt mal wach machen und sagen, hier, weißt du was, hier red erstmal eine Runde mit dem Jürgen. Ja, weißt du, oder so. Erstmal eine. Oder so. Ja gut, das können wir jetzt nicht machen. Ich werde dir jetzt mal eine Info an die Hand geben von meinem Psychomann hier, von meinem Psychologen. Von einer Paarberatung in eurer Umgebung. Ich würde an eurer Stelle da hingehen, dass ihr unter Anleitung... Jürgen, ich sagte eins, wenn das jetzt bewahrheiten sollte, ne? Ja. Dass sie mich wirklich hintergangen hat. Ja. Dann? Dann ist sowieso der Ofen aus. Dann ist der Mensch für mich gestorben, ganz klar. Ja, gut, aber wollen wir mal nicht so schnell schießen? Nee, wir wollen jetzt erstmal reden. Dann muss erstmal klar sein, was geschehen ist und dann muss herauskommen, warum das geschehen ist. Und dann ziehst du deine Konsequenzen. So, Ralf. Ey, die Zeit heutzutage, die ist so schwierig, weißt du? Ja. Überall ist die Kohle knapp, ne? Und dann gehst du, weißt du, mit jungen Jahren auf Montage, versuchst noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen als die anderen, ne? Hör mal, ich bin auf deiner Seite. Und dann wirst du so in den Arsch gefickt. Du musst mich nicht überzeugen. Weißt du, das ist so die Scheiße. Ja, aber hör mal, wie du schon mit mir redest, kann ich mir schon vorstellen, wie du deine Frau angehst. Ich bin doch komplett auf deiner Seite, Mensch. Du hast völlig recht. Aber... ihr müsst miteinander vernünftig versuchen zu reden, wenn da irgendwas noch zu retten ist und zu holen ist. So, jetzt werden wir dich gleich anrufen, Ralf. Jetzt musst du aber noch ein paar Minuten draußen bleiben oder wo auch immer. Und dann gebe ich dir ein paar Adressen an die Hand und dann schickst du ihr das vor, dass wenn ihr beiden nicht weiterkommt, dass ihr da zu zweit zu einer Beratungsstelle geht. Ja? Ja, und wenn sie das nicht will. Ja, Das ist ja das nächste Problem. Was soll ich denn machen? Weißt du, dann sagt sie irgendwann, ja, ist eh alles hoffnungslos, ne? Ja, ich habe hier mit Pass mal auf, wenn sie sagt, ich will nicht, dann sagst du, pass mal auf, du musst jetzt auch was in die Waagschale werfen. Was soll ich denn noch machen? Wir sind da noch gar nicht so weit. Jetzt versuch den Weg doch erstmal. Wenn das nicht klappt, telefonieren wir nochmal miteinander, okay? Dann bin ich ja mal gespannt, was du mir dann sagst, ey, wenn ich dann alleine Eins am anderen, eins am anderen. Jetzt legst du auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir und ich hoffe, dass ihr beide euch irgendwie wieder berappelt. Ich bin bei der ganzen Diskussion davon ausgegangen, dass du deine Frau liebst. Natürlich. So. Ich weiß. Die Argumente sind klar ausgetauscht. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Aber. So, jetzt ist Schluss. Nein, jetzt ist Schluss. Ich will mich nur bei dir. Komm, ich bedanke mich jetzt bei dir, okay? Alles klar, Ralf. Und zu deiner Zuhörerin gerade eben, die das mit ihrer Mutter, glaube ich, hatte. Ja. Das ist ziemlich heftig und ich habe letztes Jahr auf der Baustelle bei uns, da hatten wir einen Rentner arbeiten und der hatte Diabetiker. Der ist so über Kopf gefallen, also der ist Bänder gebrochen bei uns auf der Baustelle. Mhm. Und das war in Holland, Gott sei Dank. Also dann, ich sage jetzt Gott sei Dank, ist vielleicht für sie hart, aber da konnte die Frau, weil da Sterbehilfe erlaubt ist, die Maschinen abschalten, weil das Gehirn tot war. Ne? Okay. Ralf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, ne? Bis dann, tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050 und nochmal der Hinweis auf unsere Sendung morgen. Morgen heißt das Thema Ich lebe im Luxus. Morgen möchte ich mit ganz reichen oder, naja, was heißt ganz reichen? Also schon mit wohlhabenden Menschen sprechen, die auch Spaß an ihrem Reichtum, an ihrem Geld haben, die gerne tolle Autos fahren, tolle Klamotten tragen, Pelze vielleicht tragen, Rolex, weiß ich. Und auch mit Leuten, die ja so Glück gehabt haben, denen der Luxus und das Geld so zugeflogen ist, vielleicht durch eine Erbschaft. Und mit Leuten, die eigentlich so beim ersten Hingucken gar nicht so reich sind, aber daher im Luxus leben, weil sie einfach schmarotzen, weil sie eigentlich nichts tun und sich so durchschnorren von dem einen zum anderen, eigentlich ein cooles Leben haben, nicht arbeiten müssen, aber irgendwie Geld da ist und auf Kosten anderer Menschen leben. Ich lebe im Luxus. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch anmelden per Mail unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr anrufen. Ich lebe im Luxus. Übrigens beginnt die Sendung morgen im Fernsehen. 5, 6 Minuten später. Hier ist die Cornelia. Die ist 51. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Cornelia. Was ist dein Thema? Jetzt bin ich dreifach gebeutelt. Warum? Erstmal bin ich ganz nervös. Gleich vorbei. Muss ich Hochdeutsch sprechen und noch langsam, damit du mich auch verstehst. Ah, woher kommst du denn? Aus welcher Gegend? Hessen, Raum Heidelberg. Ah ja. Ja. Ja, jetzt verstehe ich dich wunderbar. So, jetzt zu meinem Thema. Und zwar bräuchte ich von dir nach Möglichkeit Kontakte zu Menschen, die einen künstlichen Darmausgang bekommen haben. Ja. Weil das steht bei mir an. Ja. Warum steht das bei dir an? Weil ich eine Colitis ulcerosa und einen Morbus Crohn habe. Das sind schwere Darmerkrankungen? Ja, Colitis ulcerosa ist im Dickdarm. Der ist bei mir schon seit 2002 entfernt worden. Ja. Und Morbus Crohn, das befindet sich im Dickdarm. Und der geht bei mir jetzt auch kaputt. Ja. Und wann stehst du vor dieser doch recht großen Operation? Ja, das ist halt, ich habe halt die Option, entweder ich habe es gestern mit meinem Arzt gesprochen, ich soll mir das jetzt überlegen, wann ich das machen lasse. Ich habe da noch was vor dieses Jahr und wenn das klappt, dann muss ich noch ein bisschen warten. Aber das heißt halt, mit dem Warten habe ich halt immer Schmerzen. Immer wenn ich das Leder muss und dann bekomme ich halt einen starken Druck und muss ganz schnell rennen. Also planst du es noch für dieses Jahr? Ich plane es noch für dieses Jahr, aber nur, wenn ich mich ganz ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Mhm. Nun betrifft das ja leider sehr viele Menschen. Es gibt ja viele Menschen, die einen künstlichen Darmausgang haben. Ja. Und es gibt ja überall Selbsthilfegruppen, Foren, Patientengruppen und so weiter. Hat man dir noch nicht irgendwie mal was von Seiten deines Arztes an die Hand gegeben? Ich habe, er hat gesagt, er könnte mir einen Patienten könnte mir mit dem König in Kontakt treten, aber das hat bis jetzt auch nicht, das hat er erst gestern gesagt und ich weiß jetzt auch nicht, ob er das jetzt wieder vergisst oder wann das klappt. Ich habe auch im Internet schon geschaut, aber das ist halt alles zum Lesen und Bilder anschauen. So richtig jemand sprechen, der das wirklich hat und damit lebt, ist wieder was anderes. Du hast gerade schon die Region gesagt, aus der du kommst. Ist das in der Nähe einer größeren Stadt? Ja, Mannheim ist in der Nähe. Mannheim, ja. Also das ist ja eine große Stadt. Ja. Also du suchst im Prinzip Leute, die einen künstlichen Darmausgang haben. Genau, entweder die es länger haben oder die ihn erst bekommen haben. Da gibt es ja auch ganz junge Leute. Also ich hatte ihn ja schon mal 3 Monate. Ach, du hattest das schon mal? Ja, als der Dickdarm wegkam, 2002, bekam ich den 3 Monaten, damit sich das innerlich alles, damit das alles heilen konnte. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ganz schlechte. Ganz schlechte? Also, ja, für mein Seelenleben, also diese seelische Belastung gewesen für mich, das war ganz schlimm. Bist du verheiratet? Nein, ich bin glücklich geschieden. Ja. Warum hast du so schwere seelische Belastungen damit gehabt? Ja, weil ich fühle mich dann so eklig. Weißt du, Domian, ich bin 51 auf dem Papier, aber ich sehe auch nicht aus wie 51. Ich bin halt sehr eitel. Und legt sehr viel Wert auf mein Äußeres. Und ich kann mir dann vorstellen, ich habe den 3 Monate gehabt, dann ging der auf, dann läuft die Hose runter. Und das ist alles so eklig. Aber soweit ich informiert bin, gibt es nach diesen Operationen so Reha? Gibt es so Reha-Maßnahmen. Da war ich auch 3 Monate, aber ich bin nicht der Typ für Reha und Krankenhaus. Na gut, aber da lernt man das ja auch genau richtig damit umzugehen. Ja, genau. Ich bilde mir halt ein, wenn ich mit jemandem sprechen kann, der es hat, dann ist das einfach ganz anders. Ja, aber in diesen Reha-Kliniken bist du ja mit Leuten auch zusammen, die auch betroffen natürlich. Sind. Ja, natürlich. Aber dann stehe ich da halt kurz und habe halt dann keinen Kontakt mehr, weißt du? Ja. Na gut, also wir gucken mal erstmal im Hintergrund, ob wir dir helfen können, vielleicht in deiner Gegend eine betroffenen Gruppe ausfindig zu machen, wo du hingehen könntest. Ja. Und im Kreis von Mannheim, wenn jemand mit dir Kontakt haben möchte, können wir das dann auch über uns hier dann abwickeln, unter domian@wdr.de. Ganz toll. So, dann wünsche ich dir, wenn du diesen Eingriff machen lässt, dass das alles gut über die Bühne geht. Dankeschön. Und ich wünsche dir, dass du damit dann auch zurechtkommst. Möchte dir schon Mut machen, weil ich von vielen Leuten weiß, dass es denen am Anfang auch schwer gefallen ist, aber dass die dann nach einer gewissen Zeit hervorragend damit umgehen können und auch keine Sorge haben, dass es riecht oder dass es irgendwie ausläuft oder so. Ja. Diese Produkte sind mittlerweile so gut entwickelt, dass viele Menschen damit wirklich ein gutes, normales Alltagsleben führen können, bis hin zu baden gehen, schwimmen gehen und solche Sachen. Weißt du, Domian, das ist halt so, das ist halt nichts Normales für mich. Das ist halt einfach nicht normal. Es gehört nicht so von der Natur aus und deswegen finde ich es schlimm. Ja gut, aber die Alternative wäre ja wahrscheinlich, dass du schwerst krank bist und... Dass ich schon noch Krebs bekommen, oder? Ja, genau sowas. Ja. Liebe Cornelia, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir und wenn sich jemand bei uns meldet, reichen wir es gerne an dich weiter, okay? Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Danke für deine tolle Sendung. Vielen Dank. Tschüss, alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Miriam ist hier. Miriam ist 50. Hallo Miriam. Hallo Domian. Hallo Miriam. Ja. Über was reden wir? Ich habe jetzt schon mal ein paar Mal versucht, dich zu erreichen. Wir sprechen über meine Kinder. Meine beiden Kinder, die am 17. Mai im vergangenen Jahr beim Verkehrsunfall tödlich ums Leben gekommen sind. Beide Kinder? Ja. Wie alt waren deine Kinder? 16 und 19. Und die waren beide in einem Auto? Die waren zu viert in einem Auto und 3 Kinder sind dabei umgekommen und ein Mädchen hat überlebt. Wie ist es zu diesem schweren Unfall gekommen? Die Ursache ist nicht geklärt. Sie sind hier an einem Samstagabend sehr fröhlich losgefahren und Anna ist gefahren, meine Tochter. Und sie sind frontal auf einer etwas unsicheren Straße mit einem anderen Auto aufeinandergeprallt. Und waren sofort tot? Anna, ja. Und Konstantin ist noch im Hubschrauber in die Uniklinik gebracht worden, aber der hatte so schwere Kopfverletzungen, dass er es auch nicht geschafft hat. Mein Gott, dann hast du auf einen Schlag 2 deiner Kinder verloren. Ja. Hast du noch weitere Kinder? Nein. Du hast deine Kinder auf einen Schlag verloren? Ja. Wer hat dir und wann die Nachricht übermittelt? Die Kinder sind an dem Abend um 8 Uhr hier gestartet und um 20 Minuten später ist der Unfall passiert und ich bin dann nach Mitternacht, ist ein Seelsorger hier ins Haus gekommen und hat mir erst von berichtet, dass Anna gestorben ist und Konstantin auf dem Weg in die Uniklinik war und dann kam aber eine halbe Stunde später auch von da die Nachricht, dass er es nicht geschafft hat. Hast du mit den Kindern alleine gelebt oder auch mit dem Vater zusammen? Na, ich bin verheiratet, aber nicht mit dem Vater der Kinder. Ach so. Was macht man, wenn man eine solche Nachricht bekommt? Was macht man dann? Und dann erfährst du auch noch, dass der Sohn auch noch gestorben ist. Was macht man dann? Ich habe mit den Kindern gesprochen. Mit den verstorbenen Kindern? Mit meinen Kindern. Im Geiste so? Ich habe ihre Stimmen gehört. Bist du in die Klinik gefahren, um sie zu sehen? Nein. Nein? Nein. Wolltest du das nicht? Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, was in der Nacht, was ich wollte oder was ich nicht wollte. Ich war einfach nur bei den Kindern. War dein Partner bei dir oder wolltest ja. du? Ja, der war dabei. Hast du deine verstorbenen Kinder noch mal gesehen? Nein. Nein. Ich habe das auch versucht zu verhindern. Der Vater wollte die Kinder noch mal sehen. Und ich hatte mit dem Beerdigungsunternehmer gesprochen und der hatte nur so ansatzweise mit dem Kopf geschüttelt. Und ich habe dann gedacht, dass es wichtig ist, die Würde der Kinder zu bewahren. Und darüber nachgedacht, was die Kinder wollen würden. Und das habe ich eigentlich mit Nein beantwortet. Ich finde, dass es gut ist, dass wir sie so in Erinnerung behalten, ja. wie sie es gewollt hätten. Und das siehst du heute auch noch so. Du hast deine Meinung da nicht geändert. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Und für mich ist jetzt so, dass also ich versuche seitdem wirklich in irgendeiner Form am Leben zu bleiben, aber jetzt nähert sich natürlich der 17. Mai und ich weiß nicht, wie ich mit dem Tag umgehen soll. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wie überhaupt hast du die letzten Monate gelebt und überstanden? Ich habe versucht, nach Aufgaben zu suchen, im Sinne der Kinder. Wir haben viele gemeinsame Dinge gehabt, die habe ich versucht zu erhalten und habe eine Stiftung gegründet im Sinne der Kinder für Jugendliche, um Jugendliche zu fördern. Ich habe versucht, mich von allen Menschen zurückzuziehen und habe ganz vereinzelt zwei Freundinnen, die mit denen ich kommuniziere und habe sonst versucht auch unsere Beziehung, also meine Ehe aufrechtzuerhalten und hatte schon wertvolle Hilfe auch durch einen Psycho-Onkologen, den ich durch meinen Beruf kenne und bei dem ich einmal in der Woche gewesen bin. Was bist du für ein Beruf? Ich bin eigentlich Krankenschwester, aber seit vielen Jahren arbeite ich für ein Forschungsinstitut. Ach so. Du sagst, hast du deinen Beruf auch noch ausüben können die letzten Monate? Also ich bin da sehr freigestellt worden. Also da ist unglaublich viel Rücksicht genommen worden und ich habe das gemacht, was wichtig war. Du sagst, du hast eine Stiftung gegründet. Das ist ja dann auch viel Arbeit und da muss man mit Menschen kommunizieren. Hast du denn das geschafft? Ich habe das schaffen können, weil ich eigentlich immer die Kinder neben mir stehen habe. Und die Kinder haben mir eigentlich auch diesen Mut oder diese Kraft gegeben, das zu tun, weil ich schon wusste, dass wenn ich keine Aufgabe finde, dass ich einfach auch gefährdet bin. Gab es Momente, wo du ganz nah dran warst? Ja. Und ich habe dabei auch verstanden, was es heißt, dass es Affekthandlungen gibt und habe oft mich ins Auto gesetzt und bin an die gleiche Stelle gefahren und habe einfach gedacht, ich muss das erleben, was die Kinder auch haben durchmachen müssen. Ich stelle mir gerade die Beerdigung vor. Hast du da überhaupt noch Erinnerungen dran? Oder war der Schmerz so stark, dass es dein Bewusstsein ausgeschaltet hat? Also ich war bei den Kindern. Ich habe die Kinder begleitet. Aber es waren so unglaublich viele Menschen da, dass ich gar nicht, also ich von Einzelnen, ich kann mich an dieses ganze Prozedere, kann ich mich eigentlich kaum erinnern. Ich weiß einfach nur, dass ich mit den Kindern gegangen bin. das Gefühl, dass dein Partner schon eine Hilfe ist, oder ist er dir entfremdet durch den Schmerz? Nein, ich glaube, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht verkraften können. Jetzt steht der 17. Der 17. Mai, sagtest du vorhin, ist das schlimme Datum. Das ist auch deswegen ein schlimmes Datum, weil meine Tochter Anna war an dem Tag auf einer Veranstaltung, wo sie geholfen hat, gemeinsam mit der Frau, die nachher in dem anderen Auto saß. Und diese Veranstaltung, wie sie im letzten Jahr gewesen ist, die wird auch in diesem Jahr wieder so stattfinden. Ja, was ist das für eine Veranstaltung? Das ist ein Reitturnier. Ach so. In Warendorf, und Anna hat den ganzen Tag da Protokoll geschrieben, gemeinsam mit der Frau, die in dem entgegenkommenden Auto gesessen hat. Diese Frau ist auch verstorben? Nein. Die lebt? Ja. Die Schuldfrage ist nie geklärt worden? Nein. Ich habe auch überhaupt keinen Kontakt zu ihr. Sie hat es wohl versucht, aber ich kann das nicht. Hältst du es für möglich, dass sie schuld ist? Ja. Du glaubst das? Ja, weil ich so gut meine Tochter kenne und weil ich auch das Gutachten von der Staatsanwaltschaft gelesen habe, was auch nicht zu einer Klärung führt, aber was einfach auch alle Fragen weiterhin offen lässt. Und diese Frau hat versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Ja. Du kannst es nicht? Nein. Und diese Veranstaltung findet jetzt wieder statt dieses Jahr und es ist alles so wie voriges Jahr? Genau, am gleichen Tag. Ich war gerade am Anfang so geschockt, als du das erzählt hast. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. In dem Auto saßen deine beiden Kinder und noch zwei oder noch eine Person? Noch zwei Personen. Und also Anna ist das Auto gefahren. Konstantin saß hinten. Und hinten saß eine gute Freundin von Konstantin, 15 Jahre alt, die ist auch gestorben. Und neben ihr saß eine Freundin auch von Konstantin, die überlebt hat, allerdings geht es ja nicht gut. Auch Nadja war lange im Koma und. Kann die sich auch nicht erinnern an. An gar nichts. Also eine unfassbare Tragödie ist da passiert. Ja. Und diese Frau, die dann auf der Gegenseite kam, wie schwer ist die verletzt worden? Die war nicht sehr schwer verletzt, weil sie auch ein ganz anderes Auto gefahren ist, also ein sehr viel sichereres Auto. Und die ist, glaube ich, nach einer Woche aus dem Krankenhaus gekommen und war aber wohl sicher auch noch länger in psychologischer Behandlung. Aber ich höre ja daraus, dass du schon auch, oder du hast das ja auch so gesagt, dass du glaubst, dass sie schuld ist. Ich will das nicht unterstellen. Es weiß einfach keiner. Aber ich bin. Aber deine Gefühle für diese Frau sind wahrscheinlich extrem ambivalent. Ne? Ja. Also ich mache sie auch nicht zu meinem Thema, das wird mich total überfordern. Kann ich gar nicht ertragen. Sollte diese Frau wirklich Schuld haben, und wenn sie es weiß, ist sie natürlich auch für ihr gesamtes Leben unfassbar gestraft, wenn sie weiß, was sie zu verantworten hat. Wenn es denn so ist, wir wollen ja nicht zu sehr spekulieren. Jetzt ist der 17. und ich kann das nun sehr gut nachvollziehen, dass das der absolute Grauentag für dich ist. Jeder Tag ist ein Grauentag, aber dieser ist noch viel schlimmer. Jetzt ist gleich meine Sendung vorbei. Ich möchte gerne noch etwas sagen. Wahrscheinlich weißt du das, aber ich sag's trotzdem. Weißt du von der bundesweiten Vereinigung, Initiative, Selbsthilfegruppe der verwaisten Eltern? Ja, ich finde einfach diesen Ausdruck verwaiste Eltern schon so schrecklich, dass eigentlich für mich immer, ja, also ich hab mich da noch nicht drum gekümmert. Weißt du, Miriam, lass uns mal den Begriff zur Seite legen. Ich kann dir nur sagen, was ich so hier an Rückmeldungen kriege. Ich habe sehr viel gute Rückmeldungen bekommen von Menschen, die ein schweres Schicksal erlebt haben, so wie du. Weil es ein Netzwerk ist von Menschen, die das gleiche Leid erfahren haben, die sich nichts vormachen müssen. Die wissen genau, um was es geht, wenn sie sich in die Augen allein sehen. Vielleicht wäre es doch eine Überlegung wert. Du kannst es ja abbrechen, wenn es nichts für dich ist. Ja. Wir würden dir gerne gleich noch eine Adresse, eine Anlaufadresse oder eine Telefonnummer geben. Also ich habe so ein bisschen, man macht das ja heute immer alles über Internet und ich will jetzt auch die Zeit nicht strapazieren, aber ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Mhm. Ich finde, das möchte ich auch ganz schnell noch sagen, was ich auch sehr gut finde, dass du im Sinne deiner Kinder agierst mit dieser Stiftung. Das finde ich sehr gut. Mhm. Dass du immer deine Kinder vor Augen hast, dass du so Dinge tust, wie sie es gerne würden wollen. Und du fühlst sie wahrscheinlich auch ständig an deiner Seite. Ja, und ich möchte dieses Andenken schaffen. Ich möchte vielleicht auch eine Form von Unsterblichkeit für die Kinder schaffen. Vielleicht ist es das. Ja, ich muss leider Schluss machen. Wir melden uns sofort wieder bei dir. Legst du bitte auf? Ja. Bis gleich. Tschüss. Danke. In der Technik Stefan Waltershausen. Luxus.